Wir bringen Brot und Wein. Doch in Wahrheit tragen wir Namen. Und die Angst, dass sie verloren gehen. Ein Chor aus Stein und Zeit, der sagt, es gibt ein Dunkel, doch wir flehen gegen an. Denn wer geliebt hat, kennt die Tiefe, und wer trauert, kennt den Rand, wo jeder Hoffnungsschimmer wie ein letztes Feuer brannt. Nicht Gold, nicht Ruhm, nicht Sieg. Christus König der Herrlichkeit, zieh sie heraus aus Qual und Tiefe, aus dem Rachen, der verschlingt, aus der Finsternis, die zieht. Und Michael Fahnenträger, führ sie ins heilige Licht, wie einst verheißen Abraham, bis in die letzte Zeit. Puinis Inferni heißt die Folter der inneren Nacht, wenn Schuld wie Eisen klärt, auch dort, wo keiner mehr spricht. Profundo Laco heißt der Grund, der keinen Boden mehr macht. Ein schwarzer See, der jede Erinnerung verschluckt im Gewicht. Die Orde Leonis ist das Maul der Verzweiflung, das giert. Und Tartarus die Kälte, die alles Lebendige bricht. Ne Katant in Obscurum, dass keiner ins Nichts hinabstürzt. Dass nicht das Dunkel gewinnt, wenn das Licht sich verzieht. Und doch antwortet sie Messe nicht mit Angst, sondern mit Wegweisung. Ein Banner, ein Name, ein Leben. Domine Jesu Christi Rex Gloria, liber anima somnium, fidelium defunctorum, de poenis infermi et de profundo lacu. Sondern um zu bekennen, wir lassen sie nicht allein. Nimm an, was wir heute erinnern, was wir behüten in uns, und gib ihnen den Übergang vom Tod in dein Leben hinein. Wie einst verheißen Abraham, wie einst verheißen dem Samen, wie einst verheißen dem Namen, der wartet.